Der Arm und der Reiche aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert, aufgenommen von LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Arm und der Reiche. Aret, ein tugendhafter Mann, dem nichts als Geld und Güter fehlten, rief, als ihn einst die Schulden quälten, das Glück um seinen Beistand an. Das Glück, das seine liebsten Gaben sonst immer für die Leute spart, die von den Gütern besserer Art nicht gar zu viel bekommen haben, entschloss sich dennoch auf sein Flehen, dem wackren Manne beizustehen und ließ ihn in verborgenen Gründen aus Geiz verscharrte Schätze finden. Er sieht darauf in kurzer Zeit von seinen Schuldnern sich befreit, doch ist ihm wohl die Not benommen, da statt der Schuldner Schmeichler kommen. So oft er trinkt, so oft er isst, kömmt einer, der ihn durstig küsst, nach seinem Wohlsein ängstlich fraget und ihn mit Höflichkeit und List mit Loben und Bewundern plaget. Und doch durch alles nichts, als dass ihn hungert, saget. O Glücke, rief Aret, soll eins von beiden sein, kann alle Klugheit nicht von Schmeichlern mich befreien, so will ich mich von Schuldnern lieber hassen, als mich von Schmeichlern lieben lassen. Vor jenen kann man doch zuweilen sicher sein, doch diese Brut schleicht sich zu allen Zeiten ein. Ende von Der Arme und der Reiche.